Lektion 4, Übung JB. Wir essen viel Fisch. Wir essen viel Fisch. Er trinkt Bier nicht so gern. Er trinkt Bier nicht so gern. Sie trinkt Tee. Sie trinkt Tee. Ich esse Fisch. Sie isst Pizza. Ich esse Fisch. Sie isst Pizza. Sind Sie aus Paris? Sind Sie aus Paris? Ich bin aus Lima. Ich bin aus Lima. Danke.